Zauber, keine Leiche auf den Wellen schwimmen. Wenn ich in die Berge ausziehe, wird auf meiner Leiche tiefes Moos wachsen. Auf meiner Leiche tiefes Moos wachsen. Alles, was ich wünsche, alles, was ich wünsche, ist zu Füßen des Tenors sterben. Alles, was ich wünsche, alles, was ich wünsche, ist zu Füßen des Tenors sterben. Ich werde niemals zurückschauen. Wenn ich auf das Meer hinausfahre, wird meine Leiche auf den Wellen schwimmen. Wird meine Leiche auf den Wellen schwimmen. Wenn ich in die Berge hinausziehe, wird aus meiner Leiche tiefes Moos wachsen. Auf meiner Leiche tiefes Moos wachsen. Alles, was ich wünsche, alles, was ich wünsche, ist zu Füßen des Tenors sterben. Alles, was ich wünsche, alles, was ich wünsche, ist zu Füßen des Tenors sterben. Ich werde niemals zurückschauen.